Schön. Guten Tag, Yusuf ist mein Name. Ich bin der zuständige Arzt in dieser Station. Ja, guten Abend oder guten Tag. Geht es um Sie oder um Ihr Kind? Nein, ich habe ja, ne, hier, sehen Sie, ich habe mein Säugling dabei, mein kleines Mädchen. Ach, und die gefällt mir gar nicht. Also, ich bin ganz aufgeregt. Sowas hat sie noch nie gehabt und Sie müssen sie unbedingt mal anschauen. Ja, ich werde um Sie gut kümmern, aber ich möchte zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie alt ist sie? Meine Tochter ist ziemlich genau 6 Monate alt. 6 Monate. Und können Sie Ihren Namen sagen? Ja, sie heißt Marie und unsere Familienname ist Waldeck. Könnten Sie die beiden Namen buchstabieren? Ja, Marie schreibt man Marie Ja. und der Familienname ist Waldeck, Waldeck. Und Marie ist natürlich bei mir mitversichert, ne? Ja, natürlich. Und wissen Sie, wie groß ist sie? Ja, sie muss so ungefähr 65 cm groß sein. 75. 65. 60. Alles klar. Und wie schwer ist es? Ja, ich habe sie jetzt länger nicht gewogen. Wir waren zwar bei der Vorsorge, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich denke mal, sie wiegt so 7 Kilo oder zwischen 6 und 7 Kilo. Alles klar. Und was fühlt sie zu uns heute? Ja, also schauen Sie, die Kleine ist ganz apathisch und ja, sie hat auch eine ordentliche Beule am Kopf. Wissen Sie, sie ist mir vom Wickeltisch gefallen. Das war ganz blöd. Ich habe mich gestreckt, der Windeleimer stand so weit weg und ich wollte die Windel da reinwerfen. Dann habe ich sie mit einer Hand festgehalten und dann Ja. ist sie mir einfach so runtergewutscht und mit einmal lag sie unten. Und sie hat ganz furchtbar geschrien. Und ich habe sie versucht zu trösten und mit einmal ist sie ganz still geworden. Und das war ja noch schlimmer als das Schreien. Und Ja. jetzt, ja, sie reagiert gar nicht mehr so richtig gut und sie wollte jetzt auch gar nicht mehr trinken. Und ich bin also, ja, ich bin in ganz großer Sorge. Dann habe ich mich auch, ja, als das losging, erst habe ich gedacht, ja, mal einen Moment warten. Vielleicht erholt sie sich, aber ist sie nur ein bisschen erschrocken. Aber Frau Waldeck, wann ist das passiert? das ist jetzt gut 2 Stunden, vielleicht fast 3 Stunden her. Wir mussten ja auch erst hierher kommen. Ich musste einen Nachbarn fragen, dass er mich mit dem Auto hierher bringt. Ich habe gar kein eigenes Auto. Ja, Sie kommen mit Ihren Nachbarn hier. Der hat mich hierher gebracht, ja, aber der ist dann wieder Ja. weggefahren, ja. Alles klar. Und wie hoch war das Wickeltisch? Der Wickeltisch, naja, der geht mir so bis zur Brust. Der ist vielleicht 1 Meter hoch. Ungefähr ein Ja. Meter. Ungefähr 1 Meter, ja. Ja, gab es andere Augenzeuge oder nur Sie waren dort? Naja, ich war natürlich alleine mit dem Kind. Ja. Und nach diesem Unfall hat sie das Bewusstsein verloren. Das, nee, weiß ich nicht. Also, erst hat sie ja furchtbar geschrien, ne? Ja, Und nur geschrien. sie hat mich aber eigentlich immer angeguckt und war dann aber so ein bisschen schläfrig. Aber ich glaube, Gab sie es war schon. Schläume auf der Zunge vielleicht? Schläume. Schaum auf der Zunge? Schaume, ja, Schaume auf der Nee, Zunge. sowas hatte sie nicht. Nein. Oder hat sie auf die Zunge gebissen? Nein, nein, nein, nein, nein. Sie hat ja fast keine Zähne. Ja. Verstehe. Und vor oder nach diesem Unfall ist Ihnen etwas aufgefallen mit dem Baby? Vorher, ja, Als da war sie wie immer. Vorher, aber nachher Guckungen, natürlich, die. da war sie ganz anders als sonst. Sonst ist sie immer so ein unruhiges Kind und zappelig und jetzt war sie einfach ganz still. Und dann habe ich gedacht, ich muss ganz schnell zu Ihnen kommen, Ja, ins sehr, sehr Krankenhaus. gut entschieden, indem Sie hierher gekommen sind. Können Sie diesen Beule beschreiben? Gab Die es Beule am Blut Kopf. dort? Ja. Ja, also das ist, jetzt muss ich überlegen, auf welcher Seite das ist. Auf ihrer, Augenblick, sie ist nach links runtergefallen, also auf ihrer rechten Seite am Kopf Ja. sie hat ja wenig Haare und da sieht man, Ja. dass da so eine große Beule ist, ja, dass das ganz unterlaufen ist, ganz blaue. Blau. Und haben Sie auch eine Farbveränderung auf der Haut bemerkt? Ja, diese Beule ist blau, ja, sage ich doch. Ja, ich meine auf dem Gesicht zum Beispiel. Ja, vielleicht ist sie ein bisschen blass geworden. Das könnte sein, aber bin ich mir jetzt nicht so sicher. Sie sieht nie so gesund aus. Aber hat sie nur geweint, ne? Sie hat geweint, ja, erst also furchtbar geschrien. Und dann mit einmal hat sie aufgehört mit Schreien. Ja, um sicher zu gehen, werden wir zuerst bei ihr eine Röntgenaufnahme veranlassen und danach können wir unser Gespräch wieder weitermachen. Na, alles Ah in ja, Ordnung? okay, ja. Eine Röntgenaufnahme, das muss wirklich sein. Wie hält sie denn still beim Röntgen? Wie kriegen Sie das denn hin? Ja, es beinhaltet ein bisschen Röntgen, aber wir müssen auch sicher sein, dass es keine Schaden bei ihr gibt. Und gegebenenfalls auch können wir Ultraschalluntersuchung machen. Ultraschall von was? Ultraschall vom Kopf, um Okay. die Beule richtig zu bewerten. Ah, okay, ja. Und ich möchte auch noch ein paar Fragen über die Geburt. Gab es Ja, eine also das war normale schon ein Geburt schwieriges Kind von oder? Anfang an. Also sie ist erstmal ein bisschen zu früh gekommen. Also das waren so 3 Wochen zu früh, 3 Wochen vor dem Termin. Ungefähr wie Und vielte Woche? bitte? Wie vielte Woche ist es so? Ja, sieben, sechs, Erstgeburten. Ende der 36. Woche ist sie geboren. Und war es ein Normalgeburt oder Ja, das war eine normale Geburt. mit Kaiserschnitt? Nein, nicht mit Kaiserschnitt. Normale Geburt. Hat sie Aber nach dem dann Geburt hat, hä? eine Therapie bekommen? Hat sie nach dem Geburt eine Therapie bekommen? Ja, also deutlich später, man hat dann festgestellt, dass sie ein kleines Loch im Herzen hat, weil das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert mit der Durchblutung und mit der Lunge. Und dann hat man sie operiert, als sie 4 Monate war. Ja. Und Da musste wie sie war operiert OP? werden. Bitte? Ist der OP erfolgt? Da hat man eine OP gemacht und da war sie ein paar Tage im Krankenhaus auch, ja. Da war ich natürlich Ja. mit dabei. Die OP war beim über Herzkammer oder Vorhof, wissen Sie? Ja, sie hatte, also man sagt, ein Loch im Herzen. Also da, Ja. und das wurde dann irgendwie geschlossen. Alles klar. Und ansonsten ist sie gesund, ne? Ja, also sie ist kein einfaches Kind. Sie schläft nachts nicht durch, sie trinkt alle Nase lang und sie ist kein guter Esser. Denn wenn ich ihr Brei geben will, dann erst will sie, dann will sie nicht und dann schubst sie es weg und so. Und nachts schläft sie einfach nicht. Sie wacht ständig auf. Ich habe seit Monaten nicht mehr richtig durchgeschlafen. Ah. Und wie füttern Sie ihr? Wie füttern Sie Ja, sie? Nur also sie kriegt sie. mit Muttermilch, ne? Nein, nein, nein, nein. Am Anfang habe ich mal versucht zu stillen, aber das ging nicht gut. Und dann kriegt sie Fläschchen jetzt. Ne? Was kriegt sie bitte? Sie kriegt die Flasche. Also so angerührte Milch. Seit wann Ja, kriegt sie Fläche? ich habe ein paar Wochen probiert, das mit dem Stillen, aber die hat ganz schlecht an der Brust getrunken und dann habe ich das irgendwann sein gelassen. Dann haben wir abgestillt und dann hat sie das Fläschchen bekommen. Ich verstehe, aber davon kann ich Ihnen nur abraten, weil wir empfehlen nur Muttermilch während die Ärzte 6. Monaten. Ja, aber wenn es Und nicht funktioniert, dann hat es doch keinen Wert. Ne? ja, aber Sie können nicht alle Milchprodukte, Kuhmilch verdauen, deswegen. Nee, natürlich kriegt sie keine Kuhmilch. Sie kriegt so Aletemilch. Ne? Ja. Verstehe. Und gibt es Medikamente, die jetzt Sie auch benutzen? Nein, Benutzt? nein, nein, im Augenblick kriegt sie kein. Sie kriegt diese Vitamin Vitamine? D-Tropfen, ne? Aber sonst kriegt sie nichts. Ja. Soweit Sie wissen, hat sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Hat man bisher noch nichts festgestellt. Das fehlt mir auch noch. Und ich möchte auch noch ein paar Fragen über Ihre Lebensgewohnheiten. Frau Waldeck, rauchen Sie? Ich selber, ja, also in der Schwangerschaft habe ich dann versucht, weniger zu rauchen. Das hat auch ganz gut geklappt, aber jetzt, wo sie auf der Welt ist, rauche ich jetzt auch wieder so viel, ungefähr so viel wie vorher. Ich habe, ja, 10 Jahre habe ich ein Päckchen am Tag geraucht und dann in der Schwangerschaft habe ich das schön reduziert, da habe ich zwar nicht ganz Aber aufgehört, Sie aber haben immer noch geraucht, ne, während der Schwangerschaft. ja, aber viel weniger als vorher. Wie viel ungefähr? Und ja, so vielleicht so 4, 5 Zigaretten am Tag, vielleicht auch mal eine mehr. Und dann aber, als sie auf der Welt war, da wollte ich eigentlich weniger rauchen, aber da war so viel Stress und dann habe ich halt irgendwie wieder angefangen. Jetzt rauche ich so, ja, Wieder ein kein Packung. ganzes Päckchen am Tag, aber so 15 Zigaretten rauche ich schon am Tag. Aber das ist auch nicht schön, ich muss zugeben. Ja, ob das schön ist, aber ne, ich habe so einen Stress, also ne, als alleinerziehende Mutter, da hat man es einfach nicht so leicht und da muss man ja wenigstens mal eine Zigarette rauchen. Ja, sind Sie nicht verheiratet dann, ne? Nein, nein, nein, nein, ich bin nicht verheiratet. Und der Vater des Kindes hat sich auch sehr schnell zurückgezogen. Das heißt, ich habe ihm gesagt, er darf nicht mehr hinkommen. Wann ist das passiert? Die Was? Trennung? Ja, da war die Kleine so ein paar Monate auf der Welt. Und ja, der hat immer getrunken und hat sich überhaupt nicht um die Marie gekümmert. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns in Ruhe. Ist besser, wenn wir alleine klarkommen. Dann kann ich mich wenigstens darauf verlassen, was passiert. Es muss sehr schwer gewesen sein für Sie. Ja, das ist natürlich, ne, nicht das, was man sich wünscht, ja. Trinken Deswegen Sie bin ich auch, auch ziemlich genervt, ja. ja. Trinken Sie auch Alkohol? Aber Ja, also, ne, eigentlich schon. So gut wie gar nicht, würde ich sagen. früher hatten Sie geraucht, Früher, klar, getrunken, habe ich mal ne? ein bisschen getrunken, ja, aber eigentlich dann in der Schwangerschaft nicht mehr. Und jetzt, also, nee, eigentlich trinke ich keinen Alkohol. Ja, alles klar. Während Schwangerschaft haben Sie nicht getrunken. Nein, nein. Und bitte fühlen Sie sich nicht angegriffen. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Nee, also das habe ich nie gemacht. Nein. Gut. Und ich möchte noch auch ein paar Fragen über Ihre Vorerkrankungen wissen. Leiden Sie an irgendwelche Krankheiten? Ich? Nee, eigentlich Ja. war ich bisher immer ganz gesund. Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 27. Und Ihr Vater? Ist Mein Vater? der auch gesund? Nein. Mein Vater oder Maries Vater? Vater der Marie. Ja, wie gesagt, der hat halt getrunken und also, soviel ich weiß, hat der ein bisschen hohen Blutdruck. Verstehe. Und Ihre Maries Oma oder Opa, sind Sie noch am Leben? Ja, klar, meine Eltern leben noch, weil von den Eltern von ihrem Vater weiß ich eigentlich gar nichts. Aber Ja. also mein Vater, der hat Zuckerkrankheit, so was man so im späteren Alter halt kriegt. Und Ja. bei meiner Mutter, da weiß ich, dass die auch ein bisschen hohen Blutdruck hat. Da nimmt sie irgendwelche Tabletten und sie hat Probleme mit den Gelenken. Also sie hat Arthritis. In Arthritis. Alles klar. Frau Waldeck, wir sind fast fertig. Jetzt möchte ich noch ein paar Fragen über Ihr Sozialleben stellen. Was machen Sie beruflich? Ja, also ich bin natürlich viel zu Hause, aber ich habe ein paar Stunden arbeite ich bei einer Spedition. Wo genau? Bei einer Spedition. Eine Spedition. Was machen Sie dort gerade? Ja, ich mache da Telefondienst und so ein bisschen Abrechnung. Alles klar. Und noch eine Frage. Brauchen Sie zu Hause oder auf dem Balkon draußen? Also meistens auf dem Balkon, aber manchmal bin ich einfach zu müde, dann rauche ich auch wohl mal in der Küche oder so. Aber ich muss auch wiederholen, Sie können sowohl für Sie als auch für Ihr Baby nicht zu Hause rauchen, mindestens draußen auf dem Balkon oder. Es ist aber ganz schön kalt jetzt bei dem Wetter. Ja, aber das ist auch gefährlich und schädlich. Und wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs und um sicher zu gehen, möchte ich ein paar operative Diagnostik bei ihr durchführen und einmal Blut abnehmen. Och, die Kleine, muss sie gepiept werden? Das ist aber schlimm. Ja, eines kleines Pixel, aber nicht so hart. Und zur Sicherheit, Sie müssen für 48 Stunden mindestens hier bleiben zur Beobachtung. So lange. Ja, das ist eine Routine und je nach dem Ergebnis können wir wieder sprechen. Na? Okay. Haben Sie noch Fragen an mich? Ja, wird sie denn wieder fit? Was meinen Sie? Fängt sie wieder an, dass Ja, sie wieder munter wird? Weil wie lange dauert es, bis sie wieder wach wird? ich glaube, ist es nichts Schlimmes passiert. Und die Beule kann einfach passieren. Aber ich möchte auch ausschließen, wie etwas Gefährliches vielleicht. Ja, okay. Ja, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Es war ein sehr schwieriger Fall für mich. Ja, schrecklich. Für mich auch. Ja. Wie gesagt, das ist nicht meine Welt. Ja. Viskeltisch, erstmal habe ich gehört. Bitte? Viskeltisch. Wickel, ah, Viskeltisch. Wickeltisch, Wickeltisch. Ja, Wickeltisch, Herr aber Sie wissen Wickeltisch. jetzt, was es ist, ja? Ja, ich habe schon gelernt. Gegoogelt. Ja. Ja, der Wickeltisch. Ja, heute werden die Kinder ja gar nicht mehr so eingewickelt. Ja. Die kriegen nur ihre Pampers um und dann werden die zugeklebt. Aber früher hat man ja tatsächlich noch Windeln drum gewickelt, ne? Ja. Also ich habe das noch bei meinen, habe ich über diese Papierwindeln, also oder Plastikwindeln, haben wir immer noch zum Breitwickeln einmal Stoffwindeln gemacht. Und dann eine Hose drüber, damit die schön breit gewickelt sind, damit die Hüften gut stehen, ne? Ja. Und da wurde wirklich noch gewickelt. Aber jetzt, ja, bei den neuen Klebewindeln, da macht man das gar nicht mehr. Stillernährung. Stillernährung? Ja. Sie hat jetzt ja gesagt, sie stillt nicht, ne? Sondern sie gibt das Fläschchen. Ne? Und da hat der Doktor ja gesagt, ja, das wäre aber jetzt gut, wenn Sie noch weiter stillen würden. Ja. Aber wenn der Zug abgefahren ist, dann ist es vorbei. Ne? Dann ist Schluss, dann geht es halt nicht mehr. Ne? Ich habe tatsächlich noch eine Information, Ja. die er nicht gefragt hat. Welche denn? Haha. Sie hat erbrochen, die Kleine. Ja. Das habe ich Ihnen noch Ja. nicht erzählt. Ja. Ja? Ja. Sie hat Ist mir dreimal gespuckt. entgangen. Ja? Ich hab es, wie gesagt, ich habe es selber auch vergessen. Ich sehe es jetzt gerade, dass es hier noch steht. Aber Sie haben auch nicht gefragt danach. Ja, ich musste fragen. Da müsste man in dem Zusammenhang dann eigentlich auch fragen, spuckt sie sonst viel? Ne? Also es gibt ja Kinder, die spucken wie verrückt. Ja, da hat man immer irgendwie ein Tuch auf der Schulter liegen, weil man sonst ständig vollgekotzt ist von denen. Und also andere Kinder gibt es, da braucht man das überhaupt nicht, die spucken gar nicht. Und jetzt bei diesem Kind würde ich jetzt einfach mal, das ist ja so kribbelig, ne? Das ist ja Ja. ein bisschen schwieriges Kind. Würde Ja, ich mal vielleicht unterstellen, dass eine. das ein Spuckkind ist. Und dann denke ich, dass das auch gar nicht so besonders für die Mutter ist, wenn das Kind jetzt eben mal ein bisschen gespuckt hat. Ne? Aber Vielleicht tatsächlich hat sie, ne? eine Frage könnte so sein, verschluckt sie so oft? Verschluckt. Verschluckt sie sich oft? Ja. Ah, ja, das ist Beim. passiert natürlich bei der Flasche viel, viel Ja. schneller als beim Stillen. Ja, Ja. beim Stillen müssen die Kinder viel mehr arbeiten und verschlucken sich nicht so leicht. Und bei der Flasche, da kommt viel mehr raus und dann kriegen die halt so viel, dann kann das schon sein, dass die sich verschlucken. Und dann müssen sie Bäuerchen machen, ne? Dann kommt oft mal so ein Schwaps mit Ja. raus, ne? Frage, Oder ich denke, eine Frage müssen wir stellen, aber ich denke, ja. ich glaube, Mama, mutterliche Seite wissen wir, ihre Depression oder ihre psychische Situation lernen. Welche Fragen stellen wir diese? Sie meinen, Eine Typ gibt es mir zum Beispiel Mama hat gesagt, dass die psychische Vorerkrankungen bei der Mutter. dass sie vorher getrunken Alkohol und jetzt momentan wir nicht wissen Mama getrunken, Alkohol oder Also sie Alkohol? hat ja gesagt, sie trinkt nicht und sie hat eigentlich gesagt, Alkohol ist kein Problem. Aber Ja. natürlich war sie auch schon ein bisschen genervt, weil Ja, ich ja meine. der Doktor schon gesagt hat, das mit dem Rauchen ist schlecht, ja? Ja. Und wenn man dann schon mal gesagt bekommen hat, ja, das ist aber blöd, dass sie rauchen, ja, dann sagt man halt hinterher, vielleicht auch nicht unbedingt, dass man doch hin und wieder mal ein Glas trinkt oder so. Ne? Und aber also ich würde jetzt hier einfach mal davon ausgehen, dass das schon korrekt ist, dass sie wirklich jetzt nicht getrunken hat in der Schwangerschaft und früher auch nicht exzessiv getrunken hat, sondern also wie alle, ich würde mal sagen, wie alle Durchschnittsdeutschen bei irgendeinem Fest oder einer Party oder so, trinkt man mal einen Schluck Alkohol, ja, oder auch mal einen Schluck mehr. Aber das ist ja, das hat ja nichts mit Alkoholabusus oder so zu tun. Ne? In der Türkei diese Fall eine Stimmung Probleme, psychische Probleme Mutter viele sehen, ich habe mir gesehen, ihre Mutter problematisch. Also sicherlich ist diese Frau ja auch ein bisschen problematisch, Ja. ja? Keine Frage. Und sie ist ja so ein bisschen wurstig, ja? Also so, tja, ne? Also ist ihr eigentlich alles ein bisschen egal, ja? Und jetzt hat sie aber natürlich Angst, weil das Kind komisch ist, ja? Und aber sie ist genervt von dem Kind, ja? Sie ist genervt von dem Kind, weil es nicht schläft. Und sie ist genervt, weil es nicht gut ist. Und so, ne? Eine Tipp und Erfahrung ein Meter oder wickeltisch maximum ein Meter oder 50 Zentimeter wickeltisch. 50 ist viel zu wenig. Also man hat das Kind eigentlich immer so relativ hoch, dass man sich nicht bücken muss. Ne? Ja. Also ich denke, der ist höher als ein normaler Tisch. Ja, Und und Baby keine hart und deswegen eine Hämatom gibt es möglich, aber Blutdruck keine Frakturen. ja Ne? eine Fraktur keine Nee, also Hämatom. mit der Fraktur muss man nicht rechnen, weil die Birne wirklich noch weich ist. Ja? Also die haben Ja. wirklich noch einen weichen Kopf, die Kinder. Ja. Und insofern ist ja auch die Frage, Und ob das Röntgen sinnvoll ist und ob wahrscheinlich langt ja ein Ultraschall. ja. Ne? Aber das kriegen wir ja gleich erstmal im Arzt-Arztgespräch raus. Ja, okay. Ne? Können wir anfangen als das Geschichte, Yusuf? Ja, von mir aus Christian. okay. Okay. Noch eine Frage. Ja. Hatte sie keine Fieber, ne? Hat sie nicht gemessen, natürlich. Also mal ehrlich, wenn Ihnen das Kind vom Wickeltisch fällt, dann messen Sie kein Fieber. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ledig. Nein, ja. Okay. Ja. Und Frau Oberärztin, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Würde Ihnen vorstellen. Ja, wen haben Sie denn gesehen? Frau Waldeck-Marie ist eine 6-monatige Säugling und heute kam zu uns mit ihrer Mutter und Begleitung von euren Nachbarn wegen vor 3 Stunden passierten Sturz auf dem Wickeltisch, die Auf dem Wickeltisch. aus dem Vom Wickeltisch. Vom Wickeltisch. Ja, die Höhe vom Wickeltisch war ungefähr 1 Meter und sie haben die Mutter hat eine Beule auf dem Kopf, auf der rechten Seite des Kopfes und bläuliche Verfärbung bemerkt. Und nach dem Unfall habe sie das Säugling viel geweint und blass geworden, hat erbrochen und laut der Mutter apathisch geworden. Oh ja. Ja. Und haben Und Sie dann gleich, als Sie das Kind gesehen haben, haben Sie gleich Vitalparameter gemessen? nein, habe ich vergessen, aber werde ich während der körperlichen Untersuchung sofort messen. Ja, ist das Kind denn immer noch so schlapp und apathisch? Ja, sogar so. Ja, also da müsste man sicherlich fix dran, ne? Natürlich. Und die Frage nach Fieber, Synkope, Schäumung und Blutungen wurden verneint. In der vegetativen Anamnese, Insomnie seit langem und über die Geburt. Es war eine normale Geburt, aber eine früh Normalgeburt. Eine frühe Normalgeburt, okay. Ja, bei 36. Schwangerschaftswoche und erfolgte eine Operation aufgrund von Herzloch. Wie nennt man das? Atrialseptaldefekt. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Heißt das Vizio? Herzvitium, ja. Ja, ne? Meine ich ja. Ja, Herzvitium. Und die Mutter konnte nur 2 Wochen das Baby gestillt und Stillen? Sie konnte stillen? ja, aber ab 2. Woche ernährt sie mit Flaschen mit zusätzlichen Kosten. Und sie nehme Vitamin D manchmal und keine Allergien sind bekannt. Die Mutter vor dem Schwangerschaft hat ungefähr 1 Packung vor 10 Jahren geraucht. Während Für der 10 Jahre, Schwangerschaft die Nikotinkonsum ist reduziert, aber noch macht weiter ungefähr 5 Zigaretten pro Tag während der Schwangerschaft. Oh ja, Und auch sie ist Ex-Trinkerin, aber es besteht keine Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Und Drogenkonsum wurde verneint. Mutter ist gesund. Vater ist Alkoholiker und hat Arterialhypertonie. Mütterlicherseits Opa leidet an Diabetes mellitus und Oma Arterialhypertonie und Arthritis. Die Mutter der Patientin sei getrennt vor 4 Monaten und arbeitet im Telefondienst. Aus den anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf Commotio cerebri bzw. Gehirnerschütterung als Differentialdiagnose. Denke ich, Synkope oder vielleicht eines Kindes Missbrauch. Oh, Um ja, sicher zu gehen, zur Absicherung der Diagnose möchte ich einen Ultraschall des Kopfes und ein Röntgen des Kopfes veranlassen. Und Machen Sie aber vorab dann die körperliche Untersuchung. ja, natürlich. Nach dem körperlichen Untersuchung, ich meine. Ja, Und worauf achten Sie denn alles bei der körperlichen Untersuchung? Das ist ja eine sehr komplexe Geschichte. Ja, als erstes möchte ich, ich untersuche die Haut auf Narben, Exkoriationen, vielleicht Blutungen während dieser Unfall. Und es könnte auch Hinweis über Missbrauch. Oder Misshandlung. Ja, Misshandlung. Und bei der Palpation dich Beulung abtasten. Die Beule, Ja. Ja. Und mindestens 2 Tage für 48 Stunden. Sie muss hier bleiben. Wir müssen beobachten, ob alles. Aber wonach schauen Sie denn noch im Rahmen der körperlichen Untersuchung? Ist das Kind immer noch apathisch? Ja, wenn die Kinder stabil sei, während dieser Zeit im Verlauf, dann können wir ihr entlassen. Aber wenn sie geht apathisch, vielleicht müssen Jetzt, wir wenn Sie jetzt das Kind untersuchen, ja. dann müssen Sie doch noch ein bisschen mehr gucken, als nur, wie die Beule aussieht Ja. und den Kopf abtasten. Was müssen Sie und ein Echo machen vom Kopf? Was machen Sie denn noch? Ich würde auch die Fontanelle untersuchen. Ja, aber an dem Kind ist doch noch mehr dran als der Kopf. Ja, und ich gucke, ob es ein Hämatom dort gibt. Wo? Im Kopf zwischen Subarachnoidalraum oder. Ja, okay. Also den Kopf untersuchen wir natürlich, klar. Aber Sie müssen doch das ganze Kind untersuchen. Ja, Ja? natürlich. Ja. Sie haben schon gesagt, Sie wollen nach Narben gucken und nach Wunden. Aber was müssen Sie denn noch machen bei einem Kind, was relativ schlapp daliegt? Ja, die Farbveränderung, ob sie Wie wäre es denn mal Zyanose. mit Reflexen? Dass sie Ja, natürlich. neurologische Sachen untersuchen. Ja, ob das Ja. Kind irgendwie noch Schmerzreize hat, ja, ob es Ja, ob Pupillenreize hat, sie. ob es, ne, ob Licht, ob die Pupillen auf Licht reagieren. Ja, sie müssen doch die neurologischen Reflexe untersuchen. Ja. Ob sie eine pathologische Reflexe hat oder Ja. normal Reflexe hat, ja. Und die Augen, wir müssen auch gucken, ob die Augen verdreht ist oder normal ist. Ja, und ob die Pupillenreaktion ist, ne? Ja. Muss man einmal reinblinken. Ja. Und natürlich die Vitalparameter Ja. überwachen und wir müssen auch sicher sein, dass es keine Blutung in inneren Organen gibt. Dafür Genau. sollen wir auch einen Ultraschall Genau. des Bauchs und bei der körperlichen Untersuchung können wir auch die Beweglichkeit der Extremitäten überprüfen. Genau. Ja, ob es da Ja. irgendwie Widerstand gibt, ob sie reagiert, Schmerzreize hat und so, Ja, ne? ob sie Alles klar. vielleicht eine Nackensteifigkeit hat, vielleicht. Okay, ja, auch wichtig, genau. Ja. Gut, also da ist schon einiges zu untersuchen an so einem kleinen Wurm, ne? Ja, gut. Und was machen Sie noch? Sie wollten Blut abnehmen. Was wollen Sie im Labor untersuchen? Was kann man da überhaupt untersuchen in so einem Fall? Ja, weil sie mit Trauma hier hergekommen ist, eine Entzündung, eine wie Meningitis, sehe ich unwahrscheinlich. Genau. Aber ich möchte auch die Vitalorganen wie Leber oder Leber, Nieren auch können wir sehen, die Werte. Im Ultraschall. Ach so, Sie Nein, meinen im Labor. im Labor. Ja, gut, Ja. kann man praktisch einen Rundumschlag machen, dass man guckt, ist das Kind ansonsten organisch gesund? Ne? Ja. Das meinen Sie. Okay, gut. Ob es Jo. eine Und innere Blutung gibt, vielleicht. ja. Und wie ist das? Also das Kind wird 48 Stunden überwacht. Was machen Genau. Sie mit dem Kind, außer es zu anzugucken? Was machen Sie Natürlich noch mit eine ihm? pädiatrisches Konsil und Ja, klar, muss das gegebenenfalls Kind zu dem Pädiater, logisch, ja ja. und vielleicht eine forensisches Konsil auch könnte Auch nützlich noch, sein. ja, okay. Und ich möchte Jugendamt melden. Soll ich das machen? Da bin ich jetzt, also Jugendamt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber hier in diesem Fall, der beschrieben ist, wurde angeregt, den Sozialdienst zu informieren, Ach so. weil die Mutter ja auch selber Überforderungskennzeichen hat. Ja, Ja. sie sagt ja selber, sie kann nicht, sie schläft nachts nicht und sie ist völlig K.O. Sie hat seit Wochen nicht durchgeschlafen und das Kind nervt sie. Ja, es ist anstrengend und Und insofern, allein Etsy, sie ist und sie ist ja. alleinerziehend, genau. Und das Kind ist ja, er hat ja auch Startprobleme. Es ist zu früh gekommen und es hatte diese Herz-OP. Also das hatte ja schon einen schlechten Start eigentlich, ne? Genau. Und dass man da eben über den Sozialdienst Hilfe anbietet, dieser Mutter, und sie damit auch so ein bisschen runterholt und auch so sie entlastet einfach. Ne? Gibt es noch Routinemaßnahmen, die wir machen müssen in diesem Fall, zum Beispiel Also ich rechtlich? habe als Therapie, also intensive Überwachung, dann haben die gesagt, Zugang legen, Ja. gegebenenfalls Flüssigkeitszufuhr, wenn das mit dem Trinken nicht ohne weiteres funktioniert, Bettruhe. Und was die noch gesagt haben, ich denke, das ist zum Abschwellen einer potenziellen Kommotio, dass man sagt, Kortikoide, Glukokortikoide. Weiß ich jetzt nicht, ob das immer noch Stand der Wissenschaft ist. Ja, meine Info sind auch limitiert in diesem Thema. Ja, immerhin, ich habe kein Medizin studiert, ne? Ja, also, das haben die jetzt halt hier geschrieben, ne? Aber sicherlich muss man das Kind überwachen und gucken, dass es eben Ruhe hält. Und wenn es nicht gut trinkt, muss man halt ein bisschen nachhelfen mit externer Zufuhr. Ja, ich glaube, das Nichttrinken ist eine Warnzeichen, ne? Ja, klar. Ja, das hat die Mutter ja auch eigentlich so gewundert, dass sie sagt, Mensch, sonst will die ständig irgendwie trinken und dann trinkt sie aber nicht gut, ja, und jetzt will sie gar nicht trinken, ne? Und ja. Gut, also ich würde sagen, gemeinschaftlich können wir zu dem Ergebnis kommen, dass das ein natürlich schwieriger Fall ist. Und es ist ein schwieriger Fall aufgrund der Konstellation, ja, weil es eine problematische Situation ist. Es ist eine sensible Situation, weil immer so im Hinterkopf dieser Gedanke ist, wird da ein Kind zu Hause nicht angemessen behandelt? Ja, Ja. das ist natürlich was, womit man die Mutter jetzt nicht knallhart konfrontieren kann, sondern da muss man sehr subtil fragen. Ja, und das ist das eine. Und ja, von der Geschichte her ist dieses natürlich ein schwieriger Fall, ja, mit der zu frühen Geburt, mit dem Vizium, mit dem Alkoholkonsum des Vaters, mit dem potenziellen Nikotinkonsum. Übrigens, was die Mutter weit von sich weisen würde, dass sie Ex-Trinkerin ist. Ja, also jemand, der mal Alkohol trinkt, gilt in Deutschland nicht als Trinker. Ja, sondern So. Trinker ist Definition Alkoholabusus. Ja, also sie hat früher gelegentlich Alkohol getrunken, ja, und aber in der Schwangerschaft nicht mehr. Also das ist sicherlich eine absolute Fehldarstellung, ja. Und sie kommt nicht in Begleitung des Nachbarn, sondern der Nachbar hat sie nur mit dem Auto hingefahren. Der ist dann Ja. wieder weggefahren. Es ist also In jetzt für Begleitung sie von auch kein ihrer Ansprechpartner Mutter. da. Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, weil das irgendwie zeigt, dass diese Frau mächtig alleine ist mit ihrem Kind. Ja, und eigentlich keine Unterstützung hat. Ja. Ja, gut. Ja, und also was ich wirklich elementar wichtig finde für diesen Fall, dass man im Gespräch ganz klar, wenn die erste Schilderung kommt, ja, dass man abbricht und sagt, ich gucke mir das Kind jetzt erstmal an. Ja, Sie können nicht nach Oma und Opa fragen und das Kind Ja. liegt da immer noch und legt die Ohren an. Ja, das geht nicht. Ja, Sie sollten dieses Kind zuerst die muss. Lebenszeichen überprüfen, danach vielleicht. Ja, und auch wirklich eine erste grobe Untersuchung machen und sagen, wir unterhalten uns gleich weiter. Ja, aber so sicherlich ist das wichtig, dass da erstmal jemand wirklich ein fachmännisches Auge drauf wirft. Ja, und wenn man selber sagt, was weiß ich, wir rufen den pädiatrischen Notdienst an, ja. Ja. Weiß ich nicht, ob das in so einer Ambulanzsituation möglich ist, ja, und in so einer Prüfungssituation. Aber da würde ich tatsächlich sagen, also wenn so jemand kommt, würde ich gucken, dass ich den diensthabenden Pädiater dazu hole. Ne? Wir sind hier in diesem Fall als Notarzt befinden. Ja, genau. Also, aber auch dann muss man sagen, halt, jetzt gucke ich das Kind erstmal an und nachher frage Ja. ich weiter. Ne? Nicht, dass das Kind inzwischen blau geworden ist oder ne, wie gar nichts mehr sagt. Ne? Gut. Also, zugegeben, ein richtig schwieriger Fall. Für Sie, für mich. Ja. Und ja. Und ich würde sagen, es ist nicht so gut gelaufen wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren Sie sehr, sehr gut in der Anamnese und im Bericht. Und man hat jetzt gemerkt, das ist nicht Ihr Wohlfühlgebiet, ja. Und insofern war das nicht ganz so souverän. Ich würde sagen, gucken Sie sich diesen Fall einfach noch mal in Ruhe an. Sie haben den wahrscheinlich in schriftlicher Form vorliegen, ne? Ja, aber Ja. das habe ich noch nicht gelesen. Ja, also gucken Sie sich den noch mal in Ruhe an, weil der Kollege da eigentlich auch noch mal ziemlich viel oder die Kollegin ziemlich viel so Randinformationen mit dazugegeben hat. Und es war ein Hannover-Fall, ja? Ja, Ja? das ist richtig. Okay.